Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Perspektive verändern zu wollen, tun Sie, was ich Ihnen in diesem Buch sage. Und zwar fest entschlossen, nicht nur halbherzig. Und glauben Sie bitte auch daran. Arbeiten Sie die Materialien durch, die ich am Ende des Buches und auf meiner Homepage nenne. Setzen Sie alles daran, Ihre Bindung an Gedanken und Erfahrungen mit niedriger Frequenz aufzulösen. Vertrauen Sie darauf, dass das Universum Sie wahnsinnig liebt. Lachen Sie der Angst ins Gesicht und machen Sie sich mutig auf ins Ungewisse. Tun Sie außerdem Folgendes. Erstens. Werden Sie sich Ihrer Geschichten bewusst. Wir nennen sie Geschichten, weil sie genau das sind. Sie sind nicht die Wahrheit. Und sie können neu geschrieben werden. Sie sind der Autor Ihres eigenen Lebens. Nicht Ihre Eltern, nicht die Gesellschaft, nicht Ihr Partner, nicht Ihre Freunde. Nicht die Rabauken, die Sie in der Schule Fettarsch genannt haben. Je früher Sie sich dran machen, einen besseren Text für sich zu schreiben, desto schneller nimmt Ihr Leben eine wunderbare Wendung. Bevor Sie Ihre Geschichten loslassen können, müssen Sie sich Ihrer bewusst werden. Achten Sie darauf, was Sie sagen und worüber Sie nachdenken. Und ertappen Sie sich selbst dabei, wenn Sie lügen. Wir haben uns so sehr an die ewig gleiche Leier gewöhnt und uns damit identifiziert, dass wir nicht einmal mehr merken, dass es sich um Geschichten handelt, die nicht wahr sind. Aber wir kämpfen bis aufs Blut dafür, diese Unwahrheiten aufrechtzuerhalten. Achten Sie besonders auf Sätze, die so beginnen. Bei mir ist es immer so, dass... Bei mir ist es nie so, dass... Ich kann nicht... Ich sollte... Ich müsste... Ich bin ganz schlecht darin... Ich wünschte... Ich will... Im Gegensatz zu ich werde, ich bin. Eines Tages? Ich versuche. Die dumme Jane, eine Juristin, meint zum Beispiel, sie müsse ihren erbärmlichen Job in der angesehenen Kanzlei behalten, weil sie keinen anderen finden würde, der so gut bezahlt ist. Wirklich? Ist das der Grund, warum niemand auf der ganzen Welt je eine Arbeit ausübt, die er toll findet und dabei noch mehr Geld als du verdient, Jane? Die einsame Sally sagt immer, sie fände keinen guten alleinstehenden Mann, weil einfach keine mehr übrig seien. Wirklich, Sally. Alle guten alleinstehenden Männer wurden gejagt und erlegt, sodass du niemals einen treffen wirst. Egal auf wie viele Dates du gehst und wie oft du in sexy High Heels im Baumarkt herumhängst, war der tolle Kerl, den deine Freundin Deb gerade kennengelernt hat, der letzte Überlebende des Gute-Männer-Massakers? Der abgebrannte Joe, ein Personal Trainer, erzählt immer wieder, dass er kein Geld verdienen könne, weil es einfach keine zahlungskräftigen Kunden gäbe. Wirklich, Joe? Keinen einzigen? Nirgendwo? Wie kommt es dann, dass andere Personal Trainer mehr zahlungskräftige Kunden haben, als sie betreuen können? Und dass einige von ihnen sogar Energy-Drinks und Fitnessprodukte mit ihrem Gesicht darauf entwickelt haben, die sie nun für viel Geld in Sportgeschäften verkaufen. Eine weitere gute Methode, ihren Geschichten auf die Schliche zu kommen, ist, einen Blick auf die Bereiche ihres Lebens zu werfen, in denen es nicht so gut läuft. Wenn sie ständig wütend sind, lautet ihre Geschichte vielleicht: Niemand versteht mich. Wenn Sie dauerhaft übergewichtig sind, sagen Sie sich möglicherweise, ich habe keine Selbstdisziplin. Wenn Sie nicht mehr zum Thanksgiving-Essen eingeladen werden, weil Sie bei den letzten drei Familientreffen niemanden haben zu Wort kommen lassen, dann glauben Sie vielleicht, mich beachtet sowieso keiner. Denken Sie an Wallace Wattles weise Worte. Zu denken, was Sie denken wollen, heißt, die Wahrheit zu denken, ungeachtet des äußeren Anscheins. Statt sich vorzumachen, Sie steckten in diesen bescheidenen Realitäten fest, nutzen Sie lieber die Kraft Ihrer Gedanken, um Ihre Einstellung und Ihr Leben zu verändern. Finden Sie heraus, mit welchen Geschichten Sie sich selbst am liebsten manipulieren. Was hören Sie sich immer wieder denken und sagen, sodass es zu einem Teil Ihrer selbst geworden ist? Erwischen Sie sich dabei, wann immer Sie die gleiche Leier anstimmen, damit Sie anfangen können, diese Geschichten umzuschreiben und sich das Leben zu erschaffen, von dem sie träumen. Zweitens. Machen Sie sich klar, welche Vorteile Sie aus diesen Geschichten ziehen. Wir tun quasi niemals etwas, das uns nicht irgendwie nutzt, sei es auf gesunde oder ungesunde Weise. Wenn Sie aufgrund einer dämlichen Geschichte nichts gegen einen tristen Aspekt Ihres Lebens unternehmen, hat das ganz sicher einen Grund. Sagen wir mal, Ihre Geschichte lautet, Sie seien depressiv. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass Sie, wenn es Ihnen schlecht geht, steht außer Frage, nicht arbeiten. Sie müssen weder die Wäsche machen noch zum Sport gehen. Außerdem ist es ein vertrautes, bequemes Gefühl. Sie bekommen Aufmerksamkeit. Man besucht sie, schaut nach ihnen und bringt ihnen manchmal sogar Essen mit. Sie haben etwas, worüber sie reden können. Der Zustand erlaubt es ihnen, nicht allzu viel von sich zu verlangen, auf der Stelle zu treten und sich nicht mit einem möglichen Scheitern auseinandersetzen zu müssen. Sie dürfen Bier zum Frühstück trinken. Sagen wir mal, Ihre Geschichte lautet, Sie seien nicht in der Lage, Geld zu verdienen. Arm zu bleiben gibt Ihnen Recht. Sie dürfen sich als Opfer betrachten, was Sie von anderen abhängig macht und Ihnen dadurch Aufmerksamkeit verschafft. Diese anderen werden anbieten, für Sie zu bezahlen. Sie müssen keine Verantwortung übernehmen. Sie geben auf, bevor Sie auch nur angefangen haben. Sie gehen so einem möglichen Scheitern aus dem Weg. Wenn die Dinge in Ihrem Leben schlechter als mittelmäßig laufen, können Sie die Schuld anderen Menschen oder den Umständen in die Schuhe schieben. So müssen Sie keine Risiken eingehen, um etwas zu ändern. Das können Sie sich ja sowieso nicht leisten. Sagen wir mal, Ihre Geschichte lautet, Sie seien völlig beziehungsunfähig. So erhalten Sie sich Ihre Freiheit. Sie müssen sich nicht binden und können immer schauen, ob die Kirschen im Nachbarsgarten nicht süßer sind. Sie riskieren nicht verletzt zu werden, weil sie sich gar nicht erst öffnen. Sie dürfen sich darüber beklagen, ewig Single zu sein und werden bemitleidet. Sie haben das ganze Bett für sich allein, müssen nie Kompromisse eingehen und sich die Beine nur im Sommer rasieren. Auch wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, wir ziehen die Vorteile, die unsere Geschichten mit sich bringen, dem Erreichen dessen, was wir eigentlich wollen, vor. Weil wir uns so weiter auf vertrautem Gebiet bewegen. Weil es bequem ist und wir Angst davor haben, loszulassen. Wenn wir seit unserer Kindheit an Depressionen leiden, gequält wurden oder was auch immer, überzeugen wir uns selbst davon, dass wir als Erwachsene tatsächlich so sind. So können wir weiterhin die entsprechenden Belohnungen einstreichen. Als Kind war das unsere einzige Chance. Doch jetzt bringt es nichts mehr. Also müssen wir diese haarsträubenden Geschichten loswerden, sonst erschaffen wir immer mehr davon. Wenn Ihr Vater ein gewalttätiger Alkoholiker war, haben Sie sich möglicherweise geschützt, indem Sie nie widersprochen haben oder Ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht zum Ausdruck gebracht haben. Sonst hätten Sie schließlich seine Wut auf sich gezogen. Heute sind Sie ein Erwachsener, der nie sagt, was er wirklich denkt und nie für sich selbst einsteht. Sie streichen also immer noch die gleichen falschen Belohnungen ein. Sie spielen auf Sicherheit, riskieren es nicht, verletzt oder angeschrien zu werden. Doch dieses Verhalten rächt sich nun, weil es ihnen durch ihr ewiges Versteckspiel jeden Morgen schwerfällt, aufzustehen und sich freudig dem Tag zuzuwenden. Sie drehen sich lieber nochmal um und schlafen weiter. Sobald Sie die falschen Belohnungen identifiziert haben, die Ihnen das Festhalten an den Geschichten einbringt, können Sie damit anfangen, sich von diesen zu verabschieden. Ersetzen Sie die gewohnten Geschichten durch neue, stärkere Vorstellungen, die besser zu Ihrem Erwachsenen selbst passen.